Morpheus. Halb nach, drei Quarts lab, die Reise begann durch unsere Geschichten, durch unsere Träume. Wir stellen uns unsere Dämonen, unsere Angst, unsere Unsicherheit und wir treten als Sieger hervor. Auf der Reise war der Traum aufgeschlossen. Auf der Reise stehen wir unsere Gewissen gegenüber. Auf der Reise horten unsere Augen nie auf zu vibrieren. Wir fielen in die Tiefe, in eine Tür was zu sehen und durch diese eine kurvige Straße, Stolpern nach Stolpern und stehen wieder auf. Und dadurch haben wir es geschafft zu erobern. Halb nach, tief Schlaf und unsere Funktionen ist weit halten, die halb nach und unser Geistfluss ohne zu stoppen und vor es nie auf der Vital beruht. In der Reise blickende Lichter und Lebensverbindungen, in der Reise üben die Hormone ihre Funktionen aus. In der Reise sehen wir vielleicht was vor. In der Reise hören wir nicht auf, das was in der Mitte, in der nächsten Nacht übrig bleibt, aufgeschlossen ist. 20.000 Sekunden waren bis verstrichen, die Reise zum Maßstab und Bewusstsein kehrte zu liegen zurück. Die halbe Nacht und Funktionen in zwei Hälften. Die halbe Nacht unser Geistfluss ohne zu stoppen und obwohl es nie auf dem Vital beruht. Halb nach, drei Quarts Schlaf. Der Kavalier.